Edinburgh 1888. Der begnadete Ermittler Ian Frey wird von London nach Schottland zwangsversetzt. Für den kultivierten Engländer eine wahre Strafe. Als er seinen neuen Vorgesetzten, Inspektor McGray, kennenlernt, findet er all seine Vorurteile bestätigt. Ungehobelt, abergläubig und barbeißig hat der Schotte seinen ganz eigenen Ehrenkodex. Doch dann bringt ein schier unlösbarer Fall die beiden grundverschiedenen Männer zusammen. Ein Violinist wird grausam in seinem Heim ermordet. Sein aufgelöstes Dienstmädchen schwört, dass es in der Nacht 3 Geiger im Musikzimmer gehört hat. Doch in dem von innen verschlossenen, fensterlosen Raum liegt nur die Leiche des Hausherrn. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Keks-Podcasts. Das, was ihr gerade gehört habt, war der Beschreibungstext des Romans Die Schatten von Edinburgh, geschrieben von Oscar de Muriel. Im Februar diesen Jahres beim Goldmann Verlag erschienen. Das Taschenbuch hat 480 Seiten und kostet 9,99 €. In dieser Folge möchte ich euch kurz erläutern, wie ich das Buch fand und um was es geht. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu spoilern, wobei das bei einer Rezension natürlich immer etwas schwierig ist. Deswegen werde ich nur so grobe Sachen anreißen. Also es geht quasi darum, dass der Ermittler Ian Frey, ein echter Londoner, nach Schottland zwangsversetzt wird und damit gar nicht so zufrieden ist. Er selber stammt aus sehr, sehr gutem Elternhaus und geht eigentlich nur arbeiten, um quasi ja sein Gehirn zu benutzen, sein Gehirn zu ertüchtigen etc. pp. Hat seinen Job jedoch aufgrund von Familienbeziehungen erhalten und wird deswegen, als es einen Wechsel in der Chefetage des CID gab, natürlich auch umgehend vom neuen Chef, sage ich mal, entsorgt und ist dann, ich sag mal, über kleine Umwege quasi dann nach Schottland, zwangsversetzt ist das falsche Wort, er wird quasi dahin geschickt in der Aussicht, quasi in London seinen alten Job wiederzubekommen. Und zwar fürchtet die Polizei, Scotland Yard, dass, und wir erinnern uns, das spielt im Jahr 1888, dass Jack the Ripper halt nun auch in Schottland sein Unwesen treibt, beziehungsweise dass ein Trittbrettfahrer, meine Freunde, dort quasi aktiv ist. Um diesen Mordfall aus der Presse rauszuhalten, wird quasi ja die ganze Zeit strengste Diskretion gewahrt und die Abteilung bzw. Sonderabteilung, für die der Ian Frey arbeitet, ist eigentlich was ganz Bescheuertes, und zwar es ist eine Sonderkommission für Fabelwesen, um es kurz auszudrücken, weil auch der Inspektor McGray halt auch so ein abergläubiger Fatzke ist, und naja, er hat halt dann die Leitung, sie müssen irgendwie klarkommen, die Männer sind grundverschieden, ne, der Ian Frey ist so ein schnöseliger Londoner und der McRae ist natürlich auch ein waschechter Schotte, ja, nicht auf den Mund gefallen, sprich nicht durch die Blume etc. pp. Und das macht den ganzen Humor dieses Buches quasi schon aus, wie diese zwei grundverschiedenen Männer quasi immer wieder aneinander geraten, vollkommen verschiedene Arbeitsphilosophien haben etc. Macht das Ganze sehr unterhaltsam. Darüber hinaus gibt es noch zwei Nebenschauplätze, die gar nicht so stark thematisiert werden in dem Roman, jedoch auch trotzdem für ein bisschen Spannung sorgen. Und zwar ist die Schwester von McGray, also von dem Schotten, in der Irrenanstalt, weswegen sage ich nicht. Das wäre ja, glaube ich, es wäre nicht massiv gespoilert, aber es ist so ein interessantes Side-Event, das sollte man schon selber lesen. Und der Ian McFrey wird kurz bevor er nach Schottland geht, beziehungsweise kurz nachdem er beim CID quasi rausgeflogen ist, von seiner Verlobten verlassen. Die Frau löst die Verlobung auf, und sagt quasi, sie hätte jemand Besseren gefunden, etc. Das Ganze wird natürlich im Laufe des Romanes aufgelöst, aber ich kann euch schon mal beruhigen, es gibt keine Romanze irgendwie in diesem Buch. Sprich, die Verlobte, die ist auch wirklich nur so ein Randthema, weswegen, wohingegen die Schwester von McGray um einiges spannender ist als diese verflossene Romanze da. Ja, das Ganze erinnert ein bisschen an Sherlock Holmes, auch wenn man sich das Cover ansieht, ist das Erste, an was man denkt, halt Sherlock Holmes, man sieht da einen Typen mit Melone, einer Pfeife im Mund, eine Lupe in der Hand und unten links ist auch noch eine Violine. Deswegen ist man schnell dabei zu sagen, okay, da versucht jemand Sherlock Holmes irgendwie zu kopieren, beziehungsweise Arthur Conan Doyle, aber das ist nicht so. Das liegt einfach daran, dass Ian Frey einfach diese übermenschliche geistige Deduktion gar nicht hat wie Sherlock Holmes. Und das ist schon ein kluger Ermittler, aber es ist relativ normale Ermittlungsarbeit, viele Zeugen befragen etc., pp., Puzzleteile zusammensetzen und so. Das ist ja bei Sherlock Holmes, gibt's das ja eigentlich gar nicht. Ja? Ja, das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und zwar besonders deswegen, weil für mich alles nachvollziehbar war. Also es gab keine plötzlichen, wie soll ich sagen, Plot-Twists oder so. Es ist zwar ein Täter, mit dem man überhaupt nicht rechnet, dem man auch nicht unbedingt kennt, den man nicht kennenlernt während der Geschichte, sondern halt erst quasi durch Zufall erkennt, aber der ganze Handlungsstrang, wie es quasi dann zu dem Ende oder letztendlich zum Täter führt, ist halt durchaus sehr, sehr interessant und glaubwürdig. Auch der Abschluss war sehr interessant. Der Schreibstil ist wirklich gut. Die Kapitel sind nicht zu riesig, aber auch nicht zu kurz. Man kann einen guten Lesefluss aufrecht halten. Und ist eigentlich, also mich hat's sehr unterhalten. Mich hat's teilweise auch sehr gefesselt. Und das klingt jetzt vielleicht negativer, als es gemeint ist, aber ich bin halt keiner von, also mich können Bücher nicht derart fesseln, also selten derart fesseln, dass ich nicht mehr aus der Hand legen möchte. Bei dem Buch war es phasenweise so, dass ich es wirklich nicht weggelegt habe und unbedingt das Kapitel noch zu Ende lesen musste, beziehungsweise das folgende Kapitel anlesen musste, um halt zu schauen, ob es mich noch weiter fesselt oder nicht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu lesen. Ich empfehle jedem das Buch, jedem Krimi-Fan das Buch und auch jedem Fan von insbesondere historischen Krimis. Ich denke, diese Leute werden da nicht enttäuscht werden. Abschließend bleibt noch zu sagen, dass bereits ein zweiter Fall der Ermittler quasi in Arbeit ist. Dieses Buch erscheint Anfang nächsten Jahres auch beim Goldmann Verlag und heißt, lasst mich kurz schauen, irgendwas mit Pensington Hill. Ja, Vorbereitung war noch nie so meins. Der Fluch von Pendle Hill. Der Fluch von Pendle Hill heißt, der nächste Roman wird als Taschenbuch auch wieder 10 Euro kosten und erscheint am 15. Januar. Habe ich schon vorbestellt. Freue ich mich drauf. Wie gesagt, wer Interesse hat, kann bei hugendubel.de oder bei irgendeiner anderen Internetseite sich eine Leseprobe von dem Buch herunterladen und dann für sich selber entscheiden, ob es ihm gefällt oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.